Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Seine Freunde nannten ihn den Schweigsamen. Er war keiner, der redete, wenn es nicht nötig war. Aber er hörte aufmerksam zu. Man kann der Tatsache, dass er schweigsam war, Gewicht beimessen. Oder der, dass er zuhören konnte. Er hieß Johann Friedrich Struensee. In Holstein, rund 80 Kilometer nördlich von Hamburg und der benachbarten kleineren Stadt Altona, lag das Gut Ascheberg. Es war weithin in Europa für seine Gartenanlagen berühmt und befand sich im Besitz der Familie Ranzau. Die Gartenanlagen wurden in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts fertiggestellt und umfassten Kanäle, Alleen und quadratische Buschanlagen in einem für das Frühbarock charakteristischen geradlinigen System. Der Park von Ascheberg war ein großartiges Stück Landschaftsarchitektur. Doch was dem Park seinen Ruhm eingebracht hatte, war die Ausnutzung der eigentümlichen, natürlichen Geländeformationen. Die Natur wurde der Unnatur einverleibt. Die Barockanlage mit ihrer tiefen Zentralperspektive von Alleen und Kanälen erstreckte sich entlang des Seeufers, aber dahinter lag ein Höhenzug, der Berg genannt wurde. Es war eine Anhöhe mit weichen Falten und eigentümlichen, eingesprengten Tälern, wie Flicken am Berghang. Hinter dem recht anspruchslosen Hauptgebäude erhob sich dieses Terrain steil und mit einer natürlichen Wildheit, die in der sanften dänischen Landschaft ungewöhnlich war. Der Berg war bewaldet. Es war ein natürlicher Berg, gleichzeitig gezähmt und im Naturzustand. Sanfte, hohlwegartige Täler, Terrassen, Wald. Die vollendete Natur, gleichzeitig vom Menschen geschaffen und kontrolliert und Ausdruck von Freiheit und Wildheit. Von der Spitze des Bergs sah man weit. Man sah auch, was der Mensch zustande bringen konnte. Eine natürliche Abbildung der wilden Natur. Ein Ausläufer des Bergs erstreckte sich in den Garten. Das Wilde im Gezähmten. Es war ein zivilisatorischer Traum von Beherrschung und Freiheit. In einer der Falten des Bergs, einer Talsenke, hatte man zwei sehr alte Hütten gefunden. Es waren vielleicht Wohnstätten von Bauern oder, was man sich lieber vorstellen möchte, Hirten gewesen. Eine von diesen Hütten wurde restauriert. Und zwar aus einem ganz besonderen Anlass. 1762 war Rousseau ins Exil gegangen, nachdem das Pariser Parlament den Henker beauftragt hatte, seinen Emile zu verbrennen. Er suchte an verschiedenen Orten in ganz Europa Zuflucht, und der Besitzer von Ascheberg, ein Graf Ranzau, der damals sehr alt war, aber sein ganzes Leben lang für radikale Ideen geschwärmt hatte, lud den Verfolgten ein, sich in Ascheberg niederzulassen. Er sollte diese Hütte auf dem Berg bekommen. Dort könnte er wohnen. Man stellte sich vermutlich vor, der große Philosoph könnte unter diesen primitiven Verhältnissen, nah an der Natur, die er ja pries und zu der er zurückzukehren wünschte, sein großes schriftstellerisches Werk fortführen. Und so würden seine Lebensbedürfnisse und sein Denken auf eine glückliche Art und Weise zusammenfallen. Zu diesem Zweck wurde neben der Hütte auch ein Gemüsegarten angelegt. Hier sollte er sein Gemüse anbauen, seinen Garten bestellen. Rousseau kam zwar nie nach Ascheberg, doch sein Name verband sich auf mythische Art und Weise mit dem Park von Ascheberg, machte ihn unter Natur- und Freiheitsschwärmern in Europa bekannt. Der Park von Ascheberg nahm unter den berühmten sentimentalen Orten in Europa einen Platz ein. Das Bauernhaus, das Rousseau zugedacht war, wurde zu einem Wallfahrtsort. Die Hütte in der Talsenke und der mit der Zeit immer stärker verwilderte Gemüsegarten waren einen Besuch wert. Von einem Haus für einen Hirten konnte ja kaum die Rede sein. Eher von einer Kultstätte für Intellektuelle auf dem Weg von der Naturschwärmerei in die Aufklärung. Wände, Türen und Fensterbretter waren mit zierlichen Zitaten aus der französischen und deutschen Poesie bemalt, mit Versen von zeitgenössischen Poeten, aber auch von Juvenal. Auch Christians Vater Friedrich V. machte die Wanderung hinauf zu Rousseaus Hütte. Der Berg wurde danach Königsberg genannt. Die Hütte wurde in dieser Zeit zu einer Art Heiligtum für dänische und deutsche Aufklärer. Sie sammelten sich auf Gut Ascheberg, sie wanderten zu Rousseaus Hütte hinauf, sie sprachen hier über die großen Ideen der Zeit. Sie hießen Ahlefeld und Berkentin, sie hießen Jacques Karl Ranzau, von Falkenskjöll, Claude Louis de Saint-Germain, Ulrich Adolf Holstein und Ennevold Brandt. Sie betrachteten sich als Aufklärer. Einer von ihnen hieß Struensee. Hier, in dieser Hütte, sollte er sehr viel später der Königin von Dänemark, Caroline Mathilde, ein Stück aus Holbergs moralischen Gedanken vorlesen. Er war ihr in Altona begegnet, das weiß man. Struensee hatte Caroline Mathilde gesehen, damals, als sie auf dem Weg zu ihrer Vermählung in Altona ankam, und hatte bemerkt, dass sie verweint aussah. Aber sie sah Struensee nicht. Er war einer in der Menge. Sie standen in einem Raum, sie hatte ihn nicht gesehen. Fast niemand scheint ihn zu dieser Zeit gesehen zu haben. Wenige haben ihn beschrieben. Er war freundlich und schweigsam. Er war größer als mittelgroß, blond, mit wohlgeformtem Mund und gesunden Zähnen. Den Zeitgenossen fiel auf, dass er als einer der ersten Zahncreme benutzte. Im Übrigen fast nichts. Reverdil, der ihn schon im Sommer 1767 in Holstein traf, bemerkt lediglich, dass der junge deutsche Arzt Struensee taktvoll auftrat und ohne sich aufzudrängen. Noch einmal, jung, schweigsam, zuhörend. 3 Wochen nachdem König Christian VII. Den Beschluss gefasst hatte, eine Reise durch Europa anzutreten, besuchte Graf Ranzau im Auftrag der dänischen Regierung den deutschen Arzt Johann Friedrich Struensee in Altona, um ihm das Angebot zu machen, der Leibarzt des dänischen Königs zu werden. Sie kannten sich ja gut. Sie hatten viele Wochen auf Ascheberg verbracht. Sie waren zu Rousseaus Hütte hinaufgewandert. Sie gehörten dem Kreis an. Ranzau jedoch viel älter, Struensee noch jung. Struensee wohnte zu diesem Zeitpunkt in einer kleinen Wohnung an der Ecke von Papageienstraße und Reichsstraße, war aber an dem Tag, an dem das Angebot kam, wie gewöhnlich auf Krankenbesuch. Nach einiger Mühe hatte Ranzau ihn in einem baufälligen Haus im Elendsviertel von Altona gefunden, wo er Kinder aus der Gegend gegen Pocken impfte. Ranzau hatte ohne Umschweife sein Anliegen vorgebracht und Struensee hatte auf der Stelle und ohne zu zögern abgelehnt. Er fand die Aufgabe uninteressant. Er hatte gerade die Impfung der 3 Kinder einer Witwe beendet. Er schien guter Dinge, aber war nicht interessiert. Nein, hatte er gesagt, das interessiert mich nicht. Er hatte dann seine Instrumente zusammengepackt, den kleinen Kindern lächelnd über die Köpfe gestreichelt, die Dankesworte der Frau des Hauses entgegengenommen und ihr Anerbieten akzeptiert, zusammen mit dem hohen Gast in der Küche ein Glas Wein zu sich zu nehmen. Die Küche hatte einen Erdfußboden und die Kinder wurden nach draußen gebracht. Graf Ranzau hatte geduldig gewartet. »Du bist sentimental, mein Freund«, hatte er gesagt. Der heilige Franziskus unter den Armen Altonas. Aber denk daran, dass du ein Aufklärer bist. Du musst weiterblicken. Jetzt siehst du nur die Menschen vor dir. Aber hebe den Blick. Sieh über sie hinaus. Du bist einer der brillantesten Köpfe, die mir begegnet sind. Du hast eine große Lebensaufgabe vor dir. Du kannst dieses Angebot nicht ablehnen. Krankheit gibt es überall. Ganz Kopenhagen ist krank. Struensee hatte darauf nichts erwidert, nur gelächelt. Du solltest dir selbst größere Aufgaben vornehmen. Der Leibarzt eines Königs kann Einfluss gewinnen. Du kannst deine Theorien verwirklichen. In der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit. Keine Antwort. Warum habe ich dir so viel beigebracht? Hatte Ransau gefragt, jetzt in einem irritierten Tonfall. Diese Gespräche, diese Studien. Warum nur Theorien? Warum nicht richtig etwas tun? Etwas Wirkliches. Struensee hatte daraufhin reagiert und nach einer Weile des Schweigens begonnen, sehr leise, aber vernehmlich von seinem Leben zu sprechen. Offenbar hatte er sich durch den Ausdruck »etwas Wirkliches« gekränkt gefühlt. Er hatte freundlich gesprochen, aber mit einem leicht ironischen Unterton. »Mein Freund und verehrter Lehrer«, hatte er gesagt, »ich bin doch der Meinung, dass ich etwas tue. Ich habe meine Praxis. Aber außerdem tue ich gewisse andere Dinge, etwas Wirkliches. Ich führe eine Statistik über alle medizinischen Probleme in Altona. Ich beaufsichtige die 3 Apotheken, die es in dieser Stadt mit 18.000 Einwohnern gibt. Ich helfe Verletzten und Verunglückten. Ich überwache die Behandlung der Geisteskranken. Ich bin bei den Vivisektionen im Teatro Anatomico anwesend und assistiere. Ich krieche in Elendsbehausungen, abscheuliche Löcher, wo Menschen im Gestank liegen, und ich besuche die Ohnmächtigen. Ich höre mir an, was diese Ohnmächtigen und Kranken an Beschwerden haben. Ich trage Sorge für die Kranken im Frauengefängnis, im Krankenhaus, im Zuchthaus, behandle kranke Arrestanten in der Wache und im Haus des Henkers. Auch die zum Tode Verurteilten sind krank. Ich helfe den zum Tode Verurteilten, leidlich zu überleben, bis die Axt des Henkers sie trifft wie eine Befreiung. Ich behandle täglich 8 bis 10 Arme, die nicht bezahlen können, sondern für die Armenkasse sorgt. Ich behandle arme Reisende, für die Armenkasse nicht aufkommt. Ich behandle Landarbeiter, die durch Altona ziehen. Ich behandle Patienten mit ansteckenden Krankheiten. Ich halte Vorlesungen in Anatomie. Ich glaube, hatte er seine Erwiderung abgeschlossen, man kann sagen, dass ich gewisse, noch nicht ganz aufgeklärte Teile der Wirklichkeit in dieser Stadt kenne. Nicht ganz aufgeklärte. So viel zum Thema Aufklärung. »Bist du jetzt fertig?« hatte Ransau mit einem Lächeln gefragt. »Ja, ich bin fertig.« »Ich bin beeindruckt«, hatte Ransau da gesagt. Dies war die längste Rede, die er den Schweigsamen je hatte halten hören. Er war jedoch fortgefahren mit seiner Überredung. »Schau weiter«, hatte er gesagt. »Du als Arzt könntest auch Dänemark gesund machen. Dänemark ist ein Tollhaus. Der Hof ist ein Tollhaus. Der König ist begabt, aber vielleicht wahnsinnig. Ein kluger, aufgeklärter Mann an seiner Seite könnte in dem Scheißhaus Dänemark ausmisten.« Ein kleines Lächeln war auf Struensees Lippen getreten, aber er hatte nur schweigend den Kopf geschüttelt. »Du kannst heute«, hatte Ransau gesagt, »im Kleinen Gutes tun. Das tust du. Ich bin beeindruckt. Aber du kannst auch die größere Welt verändern. Nicht nur davon träumen, es zu tun. Du kannst Macht bekommen. Du darfst nicht Nein sagen.« Sie saßen lange schweigend. »Mein schweigsamer Freund«, hatte Ransau schließlich freundlich gesagt, »mein schweigsamer Freund. Was soll aus dir werden, der so viele edle Träume hat und solche Angst davor, sie zu verwirklichen? Aber du bist ja ein Intellektueller wie ich, und ich verstehe dich. Wir wollen unsere Ideen nicht mit Wirklichkeit beschmutzen.« In diesem Augenblick hatte Struensee Graf Ransau mit einem Ausdruck von Wachsamkeit angesehen oder wie nach einem Peitschenhieb. Die Intellektuellen, hatte er gemurmelt. Die Intellektuellen, ja. Aber ich betrachte mich nicht als Intellektuellen. Ich bin nur Arzt. Später am selben Abend hatte Struensee angenommen. Ein kurzer Passus in Struensees Bekenntnissen aus dem Gefängnis wirft ein eigentümliches Licht auf dieses Ereignis. Er gibt an, aus Zufall Leibarzt geworden zu sein. Es eigentlich nicht gewollt zu haben. Er hatte ganz andere Pläne. Er war im Begriff, Altona zu verlassen und fortzureisen. Nach Malaga oder Ostindien. Keine Erklärungen. Nur der Wunsch nach Flucht. Zu etwas hin. Nein, er betrachtete sich nicht als Intellektuellen. Es gab andere im Altonaer Kreis, die diese Bezeichnung eher verdienten. Einer war sein Freund und Lehrer Graf Ransau. Er war ein Intellektueller. Er war der Besitzer von Gut Ascheberg, das er jetzt von seinem Vater geerbt hatte. Das Gut lag 110 Kilometer von Altona entfernt, einer Stadt, die zu dieser Zeit dänisch war. Die wirtschaftliche Basis des Gutes war die Leibeigenschaft oder Bauernsklaverei. Aber wie auf vielen Gütern in Holstein war die Brutalität geringer, waren die Prinzipien humaner. Graf Ransau betrachtete sich als einen Intellektuellen und Aufklärer. Seine erste Handlung für Dänemark war, die Empfehlung des deutschen Arztes Johann Friedrich Struensee als Leibarzt für König Christian VII. Was für eine bemerkenswerte Stadt, dieses Altona. Die Stadt lag an der Elbemündung. Sie war ein Handelszentrum mit 18.000 Einwohnern und hatte in der Mitte des 17. Jahrhunderts Stadtprivilegien bekommen. Altona wurde zum größten Freihafen Nordeuropas ausgebaut, war aber auch zu einem Freihafen für verschiedene Glaubensrichtungen geworden. Der Freisinn war nützlich für den Handel. Es war, als zöge das intellektuelle Klima die Ideen und das Geld an. Und Altona wurde Dänemarks Hafen nach Europa, die zweitwichtigste Stadt hinter Kopenhagen. Sie lag dicht neben der großen deutschen freien Stadt Hamburg. Und bei der Reaktion stand sie in dem Ruf, eine Brutstätte radikalen Denkens zu sein. Das war die allgemeine Meinung, eine Brutstätte. Doch weil der Radikalismus sich als wirtschaftlich lohnend erwiesen hatte, durfte Altona seine intellektuelle Freiheit behalten. Struensee war Arzt. Er war 1737 geboren und schrieb sich im Alter von 15 Jahren als Student der Medizin an der Universität Halle ein. Sein Vater war der Theologe Adam Struensee, der sich früh zum Pietismus hingezogen fühlte und später an der Universität Halle Professor in Theologie wurde. Er war fromm, gelehrt, rechtschaffen, schwermütig und neigte zur Melancholie. Während die Mutter als lebensfroh beschrieben wird. Es handelte sich um die frankische Richtung des Pietismus, die unter dem Einfluss des Vernunftstrebens, das zu dieser Zeit die Universität in Halle prägte, den gesellschaftlichen Nutzen stark betonte. Das Elternhaus war autoritär, Tugend und Sittlichkeit waren Leitsterne. Der junge Struensee sollte jedoch revoltieren. Er wurde ein Freisinniger und Atheist. Er war der Ansicht, der Mensch werde, wenn er sich frei entwickeln dürfe, mit Hilfe der Vernunft das Gute wählen. Er schreibt später, dass er früh der Vorstellung vom Menschen als einer Maschine angehangen habe. Ein Ausdruck, der charakteristisch ist für den Traum der Zeit von Rationalität. Er benutzt diesen Ausdruck wirklich. Und dass es nur der Organismus des Menschen sei, der Geist, Gefühle, Gut und Böse schaffe. Damit scheint er gemeint zu haben, dass Scharfsinn und Geistigkeit dem Menschen nicht von einem höheren Wesen gegeben seien, sondern durch unsere Lebenserfahrungen geformt würden. Die Pflichten gegenüber dem Nächsten seien der Sinn des Ganzen. Sie schüfen die innere Zufriedenheit, gäben dem Leben seinen Sinn und sollten das Handeln des Menschen bestimmen. Daher der irreführende Ausdruck Maschine, den man sicher als poetisches Bild verstehen muss. Er promovierte mit der Abhandlung über die Risiken bei falschen Bewegungen der Glieder. Die Analyse ist formalistisch, aber mustergültig. Die handgeschriebene Abhandlung hat indessen eine eigentümliche Besonderheit. An den Rand hat Struensee mit einer anderen Tinte die Gesichter von Menschen gezeichnet. Er vermittelt hier ein zweideutiges und unklares Bild seines Inneren. Er lässt die größere intellektuelle Klarheit in der Abhandlung von Menschengesichtern verdunkeln. Im Übrigen besteht der wesentliche Gedankengang der Abhandlung darin, dass vorbeugende Gesundheitspflege wichtig ist, dass körperliche Übungen notwendig sind, dass aber, wenn Krankheit oder ein Schaden eingetreten sind, große Vorsicht vonnöten sei. Er ist ein guter Zeichner, nach dieser Abhandlung zu urteilen. Die Menschengesichter sind interessant. Der Text ist von geringerem Interesse. Als 20-Jähriger zieht Struensee nach Altona und eröffnet dort eine Arztpraxis. Er will immer, auch später, als Arzt betrachtet werden. Nicht Zeichner, nicht Politiker, nicht Intellektueller. Arzt. Seine andere Seite ist jedoch die des Publizisten. Wenn die Aufklärung ein rationales und hartes Gesicht hat, nämlich den Vernunftglauben und die Empirie in der Medizin, der Mathematik, der Physik und Astronomie, dann hat sie auch ein weiches, nämlich Aufklärung als Gedankenfreiheit, Toleranz und Freiheit. Man kann es so sagen, in Altona bewegt er sich von der harten Seite der Aufklärung, nämlich der Entwicklung der Wissenschaften zu Rationalismus und Empirie, hin zur Weichen, nämlich zu der These von der Notwendigkeit der Freiheit. Am wichtigsten für ihn wurden indessen Ludwig Holbergs moralische Gedanken. Das Buch fand sich bei ihm nach seinem Tod auf Deutsch in einem abgegriffenen und mit Unterstreichungen versehenen Exemplar. Eins der Kapitel in diesem Buch sollte sein Leben verändern. Am 6. Mai 1768 begann die große europäische Reise König Christians des Siebten. Sein Gefolge umfasste insgesamt 55 Personen und die Reise sollte eine Bildungsreise sein, eine sentimentale Reise in Lawrence Sterns Nachfolge. Sollte indes auch durch die Pracht des königlichen Gefolges dem Ausland einen bleibenden Eindruck von Dänemarks Reichtum und Macht vermitteln. Ursprünglich sollte das Gefolge noch mehr Teilnehmer umfassen, verringerte sich aber nach und nach. Einer von denen, die fortgeschickt wurden, war ein Kurier mit Namen Andreas Hjort. Er wurde in die Hauptstadt zurückbeordert und von da nach Bornholm verwiesen, weil er aus Geschwätzigkeit und Trunkenheit eines Abends im Beisein von Zeugen enthüllt hatte, dass der König ihm den Auftrag erteilt habe, auf der Reise nach der Stiefelkatrin zu suchen. In Altona war Struensee hinzugestoßen. Ihre Begegnung war sehr eigenartig gewesen. Der König logierte in der Residenz des Bürgermeisters. Als er am Abend nach einem Kurier namens Andreas Hjort fragte, hatte man ihm mitgeteilt, dieser sei in die Hauptstadt zurückgekehrt. Eine Erklärung sei nicht gegeben worden. Die Handlungsweise des Kuriers sei ganz unerklärlich, hatte man gesagt, könne aber auf einem Krankheitsfall in der Familie beruhen. Christian hatte daraufhin einen Rückfall in seine sonderbaren Spasmen bekommen und anschließend begonnen, in einem Wutanfall das Zimmer zu demolieren, hatte mit Stühlen geworfen, Fenster zerschlagen und auf die sehr schönen Seidentapeten mit einem Stück Kohle aus dem Kamin den Namen Guldberg geschrieben, aber absichtlich falsch buchstabiert. Während dieses Tumults hatte der König sich an der Hand verletzt. Er blutete. Und Struensee musste jetzt als seine erste Aufgabe auf der Reise den Monarchen verbinden. Man hatte also den neuen Leibarzt hinzugerufen. Seine erste Erinnerung an Christian war diese. Der sehr zarte Knabe saß auf einem Stuhl, seine Hand blutete und er starrte vor sich hin ins Leere. Nach einem sehr langen Schweigen hatte Struensee freundlich gefragt, »Majestät, können Sie diesen plötzlichen Zorn erklären? Sie müssen nicht, aber...« »Nein, ich muss nicht.« Dann hatte er nach einer Weile hinzugefügt, »Man hat mich getäuscht. Sie ist nirgendwo. Und wenn sie irgendwo ist, führt die Reise auf jeden Fall nicht dorthin. Und führt sie dorthin, bringt man sie fort. Vielleicht ist sie tot. Es ist meine Schuld. Ich muss bestraft werden.« Struensee schreibt, er habe das damals nicht verstanden. Das tat er jedoch später. Und nur schweigend fortgefahren, die Hand des Königs zu verbinden. »Sie sind in Altona geboren?« hatte Christian anschließend gefragt. »In Halle. Aber ich bin sehr früh nach Altona gekommen.« »Es heißt«, hatte Christian gesagt, »dass es in Altona nur Aufklärer und Freidenker gibt, die die Gesellschaft stürzen, in Schutt und Asche legen wollen.« Struensee hatte nur ruhig genickt. »Stürzen? Die bestehende Gesellschaft?« »Ja, Majestät«, hatte Struensee gesagt, »so sagt man. Ein europäisches Zentrum der Aufklärung, sagen andere.« »Und was sagen Sie, Dr. Struensee?« Der Verband war jetzt fertig. Struensee kniete vor Christian. »Ich bin ein Aufklärer«, hatte er gesagt, »aber vor allem Arzt. Wenn Majestät es wünscht, kann ich auf der Stelle meinen Dienst beenden und zu meiner üblichen Arbeit als Arzt zurückkehren.« Christian hatte Struensee daraufhin mit neu gewecktem Interesse betrachtet. Keineswegs irritiert oder empört über dessen beinahe provozierende Klarheit. »Haben Sie nie den Tempel säubern wollen, Dr. Struensee? Von den Unzüchtigen?« hatte er leise gefragt. Darauf war keine Antwort erfolgt. Aber der König hatte weiter gefragt. »Die Händler aus dem Tempel vertreiben, zerschlagen, damit alles sich aus der Asche erheben kann, wie Phönix.« »Majestät kennen Ihre Bibel«, hatte Struensee abwehrend gesagt. »Glauben Sie nicht, dass es unmöglich ist, Fortschritte zu machen? Fortschritte, wenn man sich nicht hart macht und zerschlägt. Alles, so dass der Tempel...« Er hatte plötzlich begonnen, im Zimmer umherzugehen, in dem überall Stühle und Glassplitter lagen. Er hatte auf Struensee einen fast ergreifenden Eindruck gemacht, weil seine knabenhafte Gestalt so zart und unbedeutend war, dass man kaum glauben mochte, er habe diese Verwüstung angerichtet. Dann war er an Struensee herangetreten, ganz dicht, und hatte geflüstert, »Ich habe einen Brief erhalten von Herrn Voltaire, einem angesehenen Philosophen, dem ich Geld gegeben hatte für einen Prozess. Und er preist mich in dem Brief als Struensee hatte gewartet. Dann kam es leise, wie eine geheimnisvolle Mitteilung, die sie aneinander binden sollte. Ja, im Nachhinein sollte Struensee sich an diesen Augenblick erinnern, den er in seinen Gefängnisaufzeichnungen beschreibt, einen Augenblick absoluter Nähe, als dieser wahnsinnige Knabe, dieser König von Gottes Gnaden, ihm ein Geheimnis anvertraute, das unerhört war und teuer und das sie für immer vereinen sollte. Er preist mich als Aufklärer. Es war sehr still im Zimmer gewesen, und der König war fortgefahren im gleichen flüsternden Ton. In Paris habe ich ein Treffen mit Herrn Voltaire vereinbart, den ich kenne durch den Briefwechsel. kann ich Sie dann mitnehmen?« »Struensee«, mit einem sehr kleinen Lächeln, »gerne, Majestät.« »Kann ich mich auf Sie verlassen?« Und Struensee hatte gesagt, einfach und still, »ja, Majestät, mehr als Sie ahnen.« Sie sollten weit reisen. Die Reise sollte 8 Monate dauern. Die 55 Personen sollten etwas mehr als 4000 Kilometer mit Pferd und Wagen unterwegs sein, die Wege erbärmlich sein. Es sollte Sommer und dann Herbst und schließlich Winter werden. Die Wagen hatten keine Heizung und erwiesen sich als undicht. Und welchem Zweck die Reise diente, begriff eigentlich niemand. Außer, dass sie unternommen werden sollte. Und dass deshalb die Allgemeinheit und die Bauern, man unterschied zwischen der Allgemeinheit und den Bauern, gaffend und jubelnd oder gehässig schweigend, den Reiseweg säumen sollten. Die Reise sollte weitergehen und weitergehen. Und es gab sicher ein Ziel. Das Ziel war, diesen kleinen, absoluten Herrscher durch den fallenden Regen voranzubringen. Diesen immer apathischer werdenden kleinen König, der seine Rolle hasste und sich in seinem Wagen verbarg und seine Spasmen bewachte und von etwas anderem träumte. Von was, das begriff niemand. Er sollte in diesem riesigen Cortège durch Europa geführt werden, auf der Jagd nach etwas, das vielleicht einmal ein heimlicher Traum gewesen war, die Herrscherin des Universums wiederzufinden, die den Zusammenhang in allem wiederherstellen würde. Ein Traum in seinem Inneren, der jetzt verblasste, verwischt wurde, nur noch als Raserei in ihm rumorte, die er nicht zu artikulieren vermochte. Wie ein Unglückswurm bewegten sie sich durch den europäischen Regen auf nichts zu. Die Reise ging von Kopenhagen nach Kolding, Gottorf, Altona, Celle, Hanau, Frankfurt, Darmstadt, Straßburg, Nancy, Metz, Verdun, Paris, Cambrai, Lille, Calais, Dover, London, Oxford, Newmarket, York, Leeds, Manchester, Derby, Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Gent, Nijmegen. Nein, im Nachhinein verwechselten sie alles, kam nicht Nijmegen vor Mannheim, Amsterdam vor Metz. Doch, so war es. Aber was war der Sinn dieses fantastischen Feldzugs im europäischen Regen? Ja, es stimmte, Amsterdam kam nach Nijmegen. Es war am Anfang der Reise. Struensee war sich seiner Erinnerung ganz sicher, es war am Anfang der unbegreiflichen Reise gewesen und es war irgendwo vor Amsterdam. Der König hatte Struensee im Wagen bei der Einfahrt nach Amsterdam im tiefsten Vertrauen erzählt, dass er jetzt beabsichtige, aus der Gefangenschaft der Königswürde, der Etikette und der Moral auszubrechen. Er werde jetzt den Gedanken an Flucht verwirklichen, den er einst mit seinem Informator Reverdil erwogen habe. Und Struensee notiert, er schlug mir vor, in vollem Ernst, mit ihm zu fliehen. Er wollte dann Soldat werden, um zukünftig nicht in Dankesschuld zu jemand anderem zu stehen als sich selbst. Es war bei der Einfahrt nach Amsterdam. Struensee hatte geduldig zugehört. Dann hatte er Christian überredet, zu warten. Ein paar Wochen. Auf jeden Fall aber bis nach der Begegnung mit Voltaire und den Enzyklopädisten. Christian hatte aufgehorcht. Wie bei dem schwachen Lockruf von etwas, das einst unerhört bedeutungsvoll gewesen war, sich aber jetzt in einer unendlichen Entfernung befand. Voltaire? Sie waren schweigend in Amsterdam eingefahren. Der König hatte teilnahmslos durchs Wagenfenster hinausgestarrt, viele Gesichter gesehen. Sie glotzen, hatte er zu Struensee gewandt bemerkt. Ich glotze zurück, aber keine Katrin. Der König war nie wieder auf diesen Fluchtplan zu sprechen gekommen. Dies wurde dem Hof in Kopenhagen nicht berichtet, aber fast alles andere. Die Depeschen waren zahllos und wurden aufmerksam gelesen. Es war Brauch, dass die drei Königinnen, dreimal in der Woche Karten spielten. Man spielte Tarock. Die Figuren waren suggestiv, der Gehängte besonders. Die Spielerinnen waren Königin Sophie Magdalene, Witwe Christians des Sechsten, die die Majestät um 24 Jahre überlebt hatte, weiter Juliane Marie, Witwe Friedrichs des Fünften, und Caroline Mathilde. Dass drei Königinnen in drei Generationen am Hof lebten, wurde als natürlich angesehen, weil es ja für das Königshaus das Normale gewesen war, dass die Könige sich zu Tode soffen, bevor sie Witwer werden konnten, und wenn die Königin beispielsweise im Kindbett starb, stets eine Wiederverheiratung bewerkstelligt wurde, was regelmäßig am Ende wiederum eine Königin-Witwe zurückließ, wie ein verlassenes Schneckenhaus im Sand. Die Nachwelt sprach immer vom Pietismus und der großen Frömmigkeit der Königin-Witwen. Dies hatte jedoch nicht ihre Sprache zerstört. Besonders Juliane Marie entwickelte eine ungewöhnliche sprachliche Strenge, die sich häufig als scheinbare Rohheit äußerte. Man kann vielleicht sagen, die strenge Forderung der Religion nach Wahrheit und ihre eigenen schrecklichen Erlebnisse hatten ihrer Sprache eine eigentümliche Deutlichkeit gegeben, die manch einen schockieren konnte. An den Tarockabenden hatte sie viele Möglichkeiten, der jungen Königin Caroline Mathilde Informationen und Ratschläge zu geben. Sie sah die junge Königin noch als willenlos und ohne Eigenschaften. Später sollte sie diese Ansicht ändern. »Wir haben«, hatte sie eines Abends mitgeteilt, »sehr beunruhigende Depeschen von der Reise erhalten. Der Leibarzt, der in Altona eingestellt worden ist, hat die Zuneigung der Majestät gewonnen. Sie sitzen beständig zusammen im Wagen des Königs. Dieser Struensee soll ein Aufklärer sein. Wenn das stimmt, ist es ein nationales Unglück, dass Reverdil fortgeschickt wurde, was ein unerwartetes Glück war, hilft jetzt nicht. Hier gibt es mithin noch eine Schlange.« Caroline Mathilde, die den Grund für Reverdils unbegreifliche Ausweisung zu verstehen glaubte, hatte darauf nichts erwidert. »Struensee?« hatte Caroline Mathilde nur gefragt. »Ist er Deutscher?« »Ich mache mir Sorgen«, hatte die Königin-Witwe gesagt. »Er wird als intelligent beschrieben. Ein charmanter Frauentyp, unsittlich und aus Altona, das immer ein Schlangennest gewesen ist. Aus Altona kann nie etwas Gutes kommen.« »Die Depeschen berichten aber doch«, hatte die älteste Königin-Witwe versuchsweise eingewandt, »dass der König ruhig ist« und nicht zu Huren geht. »Sei froh«, hatte Juliane Marie da zur Königin gesagt, »sei froh, dass er ein Jahr fortbleibt. Mein Gatte, die verstorbene Majestät, musste jeden Tag seine Samenblase leeren, um seine Seelenruhe zu finden. Ich sagte zu ihm, entleer dich in Huren, aber nicht in mich. Ich bin kein Rinnstein, kein Ausguss. Lerne daraus, meine junge Freundin. Sittlichkeit und Unschuld erwirbt man sich. Unschuld erobert man durch Widerstand zurück.« »Wenn er Aufklärer ist«, hatte die älteste Königin-Witwe gefragt, »bedeutet das, dass wir einen Fehler gemacht haben?« »Nicht wir«, hatte die Königin-Witwe geantwortet. »Jemand anderes.« »Guldberg?« »Er macht keine Fehler.« Aber die junge Königin hatte nur in fragendem Ton angesichts eines Namens, von dem sie später sagte, sie habe ihn zum ersten Mal gerade an diesem Tarocktisch gehört, gesagt: »Was für ein eigenartiger Name. Struensee?« Es war entsetzlich. Europa war entsetzlich. Man glotzte Christian an. Er bekam es satt. Er empfand Scham. Er fürchtete etwas und wusste nicht was. Eine Strafe? Gleichzeitig sehnte er sich nach der Strafe, damit er von der Scham befreit würde. Er hatte ein Ziel verfolgt mit seiner Reise. Dann war ihm klar geworden, dass dieses Ziel nicht existierte. Da hatte er sich ermannt. Sich zu ermannen war eine Methode, sich hart zu machen und unverwundbar. Er hatte nach einem anderen Sinn der Reise gesucht. Es konnte sein, dass eine europäische Reise Ausschweifungen oder Begegnungen mit Menschen bedeutete, aber so war es nicht. Seine Ausschweifungen waren nicht die der anderen. Die Begegnungen machten ihm Angst. Übrig blieb nur die Tortur. Er wusste nicht, was er zu ihnen sagen sollte, wenn sie glotzten. Reverdil hatte ihm viele gute Sätze beigebracht, mit denen man glänzen konnte. Es waren kurze Aphorismen, die fast immer passten. Jetzt begann er, sie zu vergessen. Reverdil war fort. Es war so entsetzlich, in einer Vorstellung mitzuspielen und dann seinen Text nicht zu wissen. Die junge Comtesse van Zuylen schreibt in einem Brief, sie sei dem dänischen König Christian VII. Während seiner europäischen Reise bei einem Aufenthalt auf Schloss Termeer begegnet. Er sei klein und kindlich gewesen, fast wie ein 15-Jähriger. Schmal und dünn sei er gewesen und sein Gesicht von einer kränklichen Blässe, fast so, als sei es weiß geschminkt. Er habe paralysiert gewirkt und kein Gespräch führen können. Vor den Hofleuten habe er einige Sätze abgefeuert, die einstudiert wirkten, doch nachdem der Applaus verklungen sei, nur noch auf seine Schuhspitzen gestarrt. Sie hatte ihn daraufhin, um ihm die Peinlichkeit zu ersparen, auf einen kürzeren Spaziergang in den Park geführt. Es hatte leicht geregnet. Dabei waren ihre Schuhe nass geworden. Und das war seine Rettung gewesen. Die Majestät schaute während der ganzen Zeit, die wir gemeinsam im Park verbrachten und die etwa eine halbe Stunde dauerte, unablässig auf meine Schuhe, die vielleicht nass werden würden, und sprach während unseres gesamten Beisammenseins von nichts anderem. Sie hatte ihn danach zu den wartenden Hofleuten zurückgebracht. Am Ende war er fast sicher, ein Gefangener zu sein, der in einer gigantischen Prozession einer Strafe zugeführt wurde. Es machte ihm jedoch keine Angst mehr, aber eine unendliche Müdigkeit schloss sich um ihn. Er meinte langsam, in Trauer zu versinken. Und das Einzige, was ihn dazu bringen konnte, sich daraus zu erheben, waren die regelmäßigen Wutausbrüche, wenn er Stühle auf den Fußboden schlagen konnte, bis sie zersplitterten. Die Berichte und Depeschen waren vielsagend. Es gab nicht viele Hotels auf der Reise, in denen nicht eine gewisse Zerstörung zu beobachten war. Und in London wurden die Möbel in den Zimmern des Königs fast immer zerschlagen. Das war das Fazit. Nur in Struensees Gegenwart konnte er sich ruhig fühlen. Er verstand nicht, warum. Einmal erwähnt Christian, weil er elternlos gewesen sei. Seine Mutter starb, als er 2 Jahre alt war, und mit seinem Vater hatte er ja wenig Kontakt gehabt, und deshalb nicht wusste, wie Eltern sich verhielten, habe Struensee mit seiner Ruhe und seinem Schweigen ihm den Eindruck vermittelt wie ein Vater. Ein Vater im Himmel, schreibt er seltsamerweise, sein solle. Bei einer Gelegenheit hatte er Struensee gefragt, ob dieser sein Wohltäter sei. Struensee hatte mit einem Lächeln gefragt, wie ein solcher beschaffen sei, und Christian hatte darauf geantwortet, ein Wohltäter hat Zeit. Der Schweigsame wurde Struensee jetzt allgemein in der Reisegesellschaft genannt. Jeden Abend las er den König in den Schlaf. Während der ersten Hälfte der Reise hatte er Voltaires Geschichte Karls XII. Als Lektüre ausgewählt. Er ist, schrieb Struensee später, einer der empfindsamsten, begabtesten und hellhörigsten Menschen, die mir begegnet sind. Aber während der Reise schien er langsam in Schweigen und Trauer zu versinken. Und dies wurde nur durch seine unerklärlichen Wutausbrüche unterbrochen, die sich jedoch nur gegen ihn selbst und die unschuldigen Möbel richteten, die seinem unerklärlichen Zorn ausgeliefert waren. Wenn Struensee aus der Geschichte Karls XII. Vorlas, sollte er auf einem Stuhl neben dem Bett des Königs sitzen und seine linke Hand halten. während er mit der anderen Hand in dem Buch blätterte. War der König dann eingeschlafen, musste Struensee vorsichtig seine Hand losmachen und ihn mit seinen Träumen allein lassen. Langsam begann Struensee zu verstehen. Der Gastgeber Christians VII. In London war der englische König Georg III., der sich in diesem Jahr, 1768, von seiner ersten Geisteskrankheit erholt hatte, aber depressiv war. Er sollte insgesamt 60 Jahre herrschen, bis 1820. Im Laufe dieser Regierungszeit war er wiederholt geisteskrank, seit 1805 war er blind und nach 1811 unzurechnungsfähig. Er galt als unbegabt, schwermütig, starrköpfig und war seiner Ehefrau treu, der er 9 Kinder schenkte. Er bereitete dem Gemahl seiner Schwester ein königliches Willkommen. Der Aufenthalt in England dauerte 2 Monate. Langsam geriet die Reise zu einem Amoklauf. Die Unruhe ergriff das gesamte königliche Gefolge. Nichts hing mehr richtig zusammen bei der Majestät und in dem, was geschah. Die Pracht, die Hysterie und die Angst, Christians Krankheit könne ernsthaft ausbrechen und den großen königlichen Feldzug zunichte machen. Diese Angst nahm zu. Krankheit oder Normalität? Niemand wusste, was am jeweiligen Tag dominieren würde. Während der Zeit in London begann Struensee zu verstehen, dass es auch nicht zusammenhängen konnte. Lange Vormittage konnte der König wie gelähmt dasitzen und vor sich hinstarren, Unbegreifliches murmeln und manchmal wie in Not sich an Struensees Beine klammern. Dann wieder war er wie ausgewechselt. Zum Beispiel an dem Abend in der italienischen Oper, wo Christian eine Maskerade für 3000 Personen veranstaltete. Und diese wurden auf eine Art und Weise bewirtet, als habe er die Absicht, sich eine Popularität zu verschaffen, die ihn zum König von England machen sollte. So war die Stimmung. Dieser unbegreiflich großzügige kleine dänische König, der eine verworrene Rede auf Dänisch hielt, und es war verblüffend, er schien plötzlich aus seiner Schüchternheit hervorzukriechen und dann vom Balkon dem Pöbel auf der Straße Goldmünzen hinabwarf. Die Maskerade kostete 20.000 Reichstaler. Und Struensee hätte, wenn er es gewusst hätte, konstatieren können, dass sein eigenes sehr großzügig bemessenes Jahresgehalt als Leibmedikus des Königs 500 Reichstaler betrug. In der Nacht nach der italienischen Maskeradenorgie hatte Struensee, eigenen Aussagen zufolge, noch lange allein in der Dunkelheit gesessen, nachdem der König eingeschlafen war und die Situation durchdacht. Etwas war fundamental verkehrt. Christian war krank und wurde immer kränker. Die Majestät hatte zwar auf eine sonderbare Art und Weise den äußeren Schein wahren können, aber diejenigen, die seine schwachen Augenblicke gesehen hatten, hatten auch scharfe Zungen. Es schwang ein Ton von Verachtung in den Kommentaren mit, der Struensee erschrecken ließ. Horace Walpole hatte gesagt, der König sei so klein, als ob er der Nussschale einer Märchenfee entstiegen sei. Man sprach davon, dass er wackele wie eine kleine Marionette. Das Einstudierte hatten sie gesehen. Was Struensee schmerzte, war, dass man das andere, das darunter war, nicht gesehen hatte. Man hatte seine Spasmen bemerkt. Nicht die plötzlichen Augenblicke des Aufblitzens. Aber insgesamt alle waren verblüfft. Samuel Johnson suchte Christian während der Audienz auf, hörte eine halbe Stunde zu und ging. In der Tür schüttelte er nur den Kopf. Nur auf den Straßen war Christian der Siebte ein Erfolg. Es mochte damit zusammenhängen, dass jeder Huldigungschor, der unter dem königlichen Balkon des königlichen Hotels Aufstellung nahm, mit einer Handvoll Goldmünzen bedacht wurde. Jeder finanzielle Rahmen schien jetzt sehr bald gesprengt zu sein. Der Wendepunkt trat Ende Oktober ein.